Abschnitt 28 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel: Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser, Teil 1. Das Gebiet der freien Handelsstadt Bremen umfasst ein Areal von 255,56 Quadratkilometer, von denen 23,12 Quadratkilometer auf die Stadt selbst, 226,33 Quadratkilometer auf das Landgebiet des Freistaates entfallen. Letzteres gliedert sich in das Blockland im Nordosten, in das Hollerland im Osten, in das Werderland im Nordwesten und das Niedervielland im Westen. Im Süden der Stadt liegt dann noch das Obervielland. Der Boden des Freistaates besteht aus Geest und aus Marschland. Im äußersten Nordwesten nimmt auch Hochmoor an dessen Zusammensetzung teil. Bremens Lebensader ist die Weser. Oberweser von Münden bis Bremen, Unterweser von Bremen bis Bremerhaven, Außenweser von Bremerhaven bis zur eigentlichen Mündung, den untersten Flusstrichter begreifend. Früher konnten nur flachgehende Fahrzeuge nach Bremen hinaufgelangen. Da der Tiefgang der Schiffe mit der Zeit zunahm, die Versandung des Weserstroms aber stärker wurde, so entstand im 17. Jahrhundert der Hafen von Fegesack, 17 Kilometer stromabwärts von Bremen. Aber schon bald darauf mussten größere Fahrzeuge noch weiter unterhalb, in Elsfleth und Brake, vor Anker gehen. Der aufblühende Handel der alten Hansestadt verlangte gebieterisch die Anlage eines geeigneten Hafens für Schiffe mit größerem Tiefgange. Und so wurde um das Jahr 1830 ein solcher bei Bremerhaven gebaut, auf den wir später noch zurückkommen werden. Mit der Zeit trat aber der Umstand deutlich zum Vorschein, dass Bremen selbst wieder zum Seehafen werden musste, wenn es seine Stellung auf dem Weltmarkt ebenbürtig neben Hamburg, Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen behaupten wollte. Nachdem sich Bremen 1884 zum Zollanschluss bereit erklärt hatte, ging man zuerst an die Erweiterung der Hafenanlagen der Stadt. Unter der bewährten Leitung des Oberbaudirektors Franzius entstand so in dem ein Areal von 90 Hektaren umfassenden Freibezirk der 22 Hektare große, 2000 Meter lange, 120 Meter Breite und 7,8 Meter Tiefe Freihafen mit seinen Verwaltungsgebäuden, Warenschuppen, hydraulischen Kränen und so fort. Den Hafen umschließt eine große Kaimauer, deren Oberkante 5 Meter über Null, im Ganzen 7,2 Meter hoch liegt, eine 5 Meter breite Sohle besitzt und auf einem Pfahlrost steht, der auf 30.000 Rundpfählen von großer Stärke ruht. Die Gesamtkosten des Zollanschlusses Bremens an das Reich wurden auf 34,5 Millionen Mark berechnet, wozu das Reich selbst 12 Millionen beigesteuert hat. Und schon wieder ist Bremen im Begriff, seine Hafenbauten mehr als zu verdoppeln und über 40 Millionen Mark für die Verbesserung seiner Verkehrsanlagen auszuwerfen. Durch die fortgesetzte Korrektion der Unter- und der Außenweser ist dieser Strom nämlich im Begriff, sich zu einer Wasserstraße ersten Ranges zu entwickeln. Die nutzbare Wassertiefe der Unterweser bei gewöhnlichem Hochwasser betrug früher etwa 2,75 Meter. Infolge der nach den Plänen von Franzius ausgeführten und im Jahre 1887 in Angriff genommenen Korrektionsarbeiten war schon im Jahre 1894 eine nutzbare Wassertiefe von 5,4 Meter erreicht. Die Deckung der über 30 Millionen betragenden Kosten dieses riesigen Unternehmens wurde ebenfalls mit Beihilfe des Reiches erreicht, indem ein Reichsgesetz vom 5. April 1886 Bremen ermächtigt, auf der Strecke Bremen-Bremerhaven von allen über 300 Kubikmeter Raum besitzenden Schiffen eine Abgabe zu erheben, sobald Fahrzeuge mit 5 Meter Tiefgang dort fahren könnten. Doch darf dieselbe nur von solchen Ladungen erhoben werden, welche aus See nach bremischen Häfen oberhalb Bremerhavens bestimmt sind oder von solchen Häfen nach See gehen, also nicht von den für die oldenburgischen Häfen Brake, Elsfleth und so fort bestimmten Schiffen. Mit dem 1. April 1895 konnte diese Schiffsabgabe zum ersten Mal erhoben werden. Und der Erfolg war der, dass anstelle der 3 Schiffe mit 4,5 bis 5 Meter Tiefgang, welche 1891 nach Bremen kamen, dies 1896 schon 300 waren, dass die Verzinsung des Anlagekapitals nicht, wie vorsichtig veranschlagt, nach 28 Jahren, sondern schon nach 3 Jahren eintrat, und dass der Handel Bremens sich schon jetzt auf das Fünffache gehoben hat. Infolge dieses überraschend günstigen Ergebnisses schlossen Preußen, Bremen und Oldenburg ein Abkommen miteinander, dahin zielend, die Außenweser unterhalb Bremerhaven auf 8 Meter unter Niedrigwasser zu vertiefen, sodass die großen Kriegs- und Handelsschiffe bei ihrem Ein- und Auslaufen nicht mehr an die Zeit des Hochwassers gebunden sein werden. Die Ausführung der Arbeiten wurde Bremen übertragen und die bisherigen Fortschritte derselben berechtigen zu den weitestgehenden Hoffnungen. Gleichzeitig mit dieser Unternehmung ist auch eine Erweiterung der Hafenanlagen in Bremerhaven in Angriff genommen worden. Bremen besitzt gegenwärtig 517 Schiffe mit 556.665 Registertonnen, darunter 225 Dampfer mit 285.500 Registertonnen. Darunter sind, wie ebenfalls in der Hamburger Flotte, die größten Ozeanriesen. Deutschland besitzt über 20 Dampfer von mehr als 10.000 Tonnen, mehr als irgendeine andere Nation der Erde. Bereits im Jahre 1773 machte man von Bremen aus den ersten Versuch einer Fahrt nach Amerika, welcher misslang, aber 10 Jahre später einen weiteren zur Folge hatte, der so günstig verlief, dass schon um 1796 etwa 70 Bremer Schiffe in der Amerikafahrt beschäftigt waren. Den im folgenden Jahrhundert sich rasch steigernden überseeischen Verkehr nahm auch Bremen wahr. Und trotz der damals noch geringen Erfahrungen und des allgemein herrschenden Misstrauens gegen eine transatlantische Verbindung mittels Dampfschiffe, erkannten Mitte der 50er Jahre weitblickende Bremer Kaufleute, an ihrer Spitze H.H. Meyer, die weltumgestaltende Bedeutung des Dampfes und gründeten im Jahre 1857 den Norddeutschen Lloyd mit 3 Millionen Taler Gold als Kapital. Die 4 in England gebauten Dampfschiffe Bremen, New York, Hudson und Weser sind die ersten der neuen Gesellschaft gewesen, die gegenwärtig 69 Seedampfer, davon 10 im Bau, 36 Küstendampfer, davon ebenfalls 10 im Bau, 24 Flussdampfer, das Schulschiff Herzogin Sophie Charlotte und 114 Leichterfahrzeuge und Kohlenpräme zählt, mit einem Gesamtraumgehalt von 506.754 Registertonnen. Die großen, neuesten Lloyd-Doppelschraubenschnelldampfer des Lloyd, Kaiser Wilhelm der Große und Kaiserin Maria Theresia, werden mit Recht als ein Triumph des deutschen Schiffs- und Maschinenbaus geschildert und bilden den Gegenstand der Bewunderung der ganzen Welt. Der norddeutsche Lloyd beherrscht heutzutage 20 Schifffahrtslinien, und zwar die Schnelldampferlinien Bremen-New York und Genua-New York, eine Postdampferlinie nach New York, zwei Linien nach Baltimore, eine nach Galveston, zwei nach Brasilien, je zwei nach Argentinien und Ostasien, eine nach Australien, vier Zweiglinien im asiatischen Verkehr und vier europäische Linien. Am 1. Dezember 1899 verfügte der norddeutsche Lloyd über ein Aktienkapital von 80 Millionen Mark. Die Prioritätsanleihen der Gesellschaft betrugen 31.050.000 Mark. Der Anschaffungspreis der vorhandenen Schiffe erreicht die Höhe von 143.710.000 Mark und deren Buchwert eine solche von 93.530.000 Mark. Neben dem norddeutschen Lloyd bestehen in Bremen zurzeit noch 6 weitere Reedereien. Rickmers Reismühlen, Reederei- und Schiffbauaktiengesellschaft, 13 Millionen Mark Aktien und 5 Millionen Prioritätsanleihenkapital, Deutsche Dampfschifffahrtsgesellschaft Hansa, 10 Millionen Mark Aktien, 4.950.000 Prioritätsanleihenkapital und so fort. Im Jahre 1897 betrug Bremens Einfuhr 2.233.212 Tonnen brutto. Seine Ausfuhr 1.161.371 Tonnen brutto. Das Gesamtgewicht seiner ein- und ausgeführten Handelswaren 3.394.583 Tonnen brutto. Der Wert der Einfuhr 613.500.000 Mark. Derjenige der Ausfuhr 385.700.000 Mark. Der Wert der gesamten aus- und eingeführten Waren also 999 Millionen Mark. Im Jahre 1896 wanderten über Bremen aus 67.040 Personen, 1897 deren 47.000. Sehr bedeutend ist die Industrie- und der Gewerbebetrieb Bremens als Eisengießereien, Reismühlen, Jutespinnereien und Webereien, Zigarrenfabrikation, Segelmachereien, Seilereien, Schiffswerften und so fort. Bremen wurde um 789 durch den Heiligen Willehad gegründet und zum Bischofssitze erhoben, der vom Heiligen Ansgar um 848 mit demjenigen von Hamburg vereinigt wurde. Unter dem starken Schutz der Kirche entwickelte sich die Stadt rasch weiter, die im 12. Jahrhundert von Heinrich dem Löwen mehrfach hart bedrängt wurde. An dem Kampf der Welfen mit den Staufern nahm Bremen als kaisertreue Stadt teil. Schon im 13. Jahrhundert war die Abhängigkeit vom Bischof fast völlig beseitigt und die Stadt fing an, sich die Verkehrsfreiheit auf der Weser vertragsmäßig zu sichern und auch mit den Waffen zu erkämpfen. Schwere innere Zwistigkeiten hatte Bremen im 13. und 14. Jahrhundert durchzumachen. Als Mitglied des Hansabundes hatte es zuweilen eine eigene Stellung gegenüber den übrigen Verbündeten inne. und seine Weigerung, sich dem Kampfe gegen Norwegen anzuschließen, trug ihm eine zeitweilige Ausschließung, die Verhansung, ein. Heinrich von Zütphen brachte ums Jahr 1522 die Reformation nach Bremen, das später ein Glied des Schmalkaldischen Bundes wurde. 1623 errichteten die Oldenburger Grafen den Elsfleter Zoll, gegen den Bremen jahrhundertelang vergebens Einspruch erhoben hat und dessen Abschaffung erst im Jahre 1820 gelungen ist. 1646 wurde die Reichsunmittelbarkeit Bremens durch den Kaiser ausgesprochen, aber von den Schweden bestritten, denen das Erzstift durch den Westfälischen Frieden zugefallen war. Der kleine Staat führte deshalb zwei Kriege mit Schweden, die aber keinen Erfolg hatten. Als im Jahre 1741 das Erzstift in den Besitz des Kurfürsten von Hannover übergegangen war, wurde die Reichsunmittelbarkeit anerkannt, die aber durch schwere Opfer, Gebietsabtretungen, erkauft werden musste. 1810 wurde Bremen dem französischen Kaiserreiche einverleibt und blieb bis 1813 die Hauptstadt des Departements der Wesermündungen. 1812 zählte Bremens Bevölkerung 35.000 Seelen. Seit dieser Zeit hat es, wie wir auch schon weiter oben gesehen haben, einen gewaltigen Aufschwung genommen, wozu die Gründung Bremerhavens 1827 bis 1830 den ersten bedeutenden Anstoß gegeben hat. Die jetzt in Bremen gültige Verfassung stammt vom 21. Februar 1854. Die Stadt zählt jetzt 152.000 Einwohner. Die Stadt Bremen liegt 74 Kilometer von der Nordsee entfernt, am rechten Ufer die ehemals von Wellen umgebene Altstadt, am linken die Neustadt. Auf den drei Hauptplätzen der Altstadt, dem Markt, dem Domshof und der Domsheide, konzentriert sich das Leben Bremens. Vom Markt gehen auch drei der bedeutendsten Verkehrsadern der Stadt, die Langen-, Ober- und Sögestraße, ab. Derselbe gewährt ein malerisches Bild. Hier liegt zunächst das gotische, 1405 bis 1410 erbaute Rathaus mit einer um 1610 hinzugekommenen Renaissance-Fassade an der Südwestseite. An der Westseite des Hauses ist der Eingang zu dem durch Haufs Fantasien weit und breit bekannt gewordenen Ratskeller, der mit Fresken von Arthur Fitger und mit Kernsprüchen von Hermann Almers und anderen verziert ist. Vor der Südwestseite des Rathauses erblickt man die aus grauem Sandstein gefertigte Bildsäule des Roland, 5,5 Meter hoch, 1404 anstelle einer hölzernen Statue des Paladins Karls des Großen hier hergestellt. Dem Rathause gegenüber steht das ehemalige Gildehaus der Kaufleute, 1537 bis 1594 erbaut, jetzt der Sitz der Handelskammer mit renovierter Fassade. Und nahebei die im gotischen Stil gehaltene, 1861 bis 1864 errichtete Börse. Auf dem kleinen Platz zwischen Börse, Dom und Rathaus befindet sich der aus dem Jahre 1883 stammende Wilhardi-Brunnen, auf dem die Statue des heiligen Willehard von vier wasserspeienden Delfinen umgeben zu sehen ist. An der Nordwestseite des Rathauses erhebt sich seit 1893 das von Beerwald modellierte Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. Der dem Alter nach bis zu den ersten Anfängen Bremens hinabreichende Dom ist mehrfach umgestaltet worden. Das dem heiligen Petrus geweihte, 103 Meter lange, 40 Meter breite und 31 Meter hohe Gotteshaus ist reich an verschiedenartigen Kunstschätzen. Darunter eine von der Königin Christina von Schweden geschenkte Kanzel, ein bronzenes Taufbecken aus dem 11. Jahrhundert und so fort. Es besitzt ferner eine vorzügliche Orgel. Eigenartig ist der unter dem Chor befindliche Bleikeller, in welchem die darin aufbewahrten Leichname, der älteste soll 400 Jahre alt sein, nicht verwesen. Nördlich vom Dom breitet sich der Domhof aus, an welchem verschiedene, in architektonischer Beziehung hervorragende Baulichkeiten liegen, so der Rutenhof und das Museum. Südlich vom Dom kommt man zur Domsheide, die das ursprünglich für Gothenburg bestimmte Denkmal des Königs Gustav Adolf von Schweden ziert. Stattliche Gebäude umgeben den Platz, so das gotische Künstlervereinsgebäude mit geräumigen Sälen, das im Renaissance-Stil gehaltene Reichspostgebäude von Schwalbe, 1876 bis 1878 erbaut, und das Gerichtshaus, ein Ziegelhaus-Steinbau in deutscher Renaissance. Von weiteren interessanten Bauten der Altstadt erwähnen wir hier noch die aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammende Liebfrauenkirche und die St. Johanneskirche, ein rein gotischer Backsteinbau aus dem 14. Jahrhundert, die alte Klosterkirche der Franziskaner. Am nördlichen Ende der verkehrsreichen Obernstraße treffen wir auf die 1856 restaurierte gotische Ansgarii-Kirche, 1229 bis 1243 erbaut, mit einem schönen Altarblatt von Tischbein und einem 97 Meter hohen Turme. Davor steht eine von Steinhäusers Meisterhand geschaffene Marmorgruppe. Der heilige Ansgar, der Apostel des Nordens, im Begriff, einem Heidenknaben das Joch abzunehmen. Gegenüber erblicken wir das alte Gildehaus der Tuchhändler mit schöner Renaissance-Fassade. Dasselbe zeigt eine besonders schöne Eingangshalle mit den lebensgroßen Porträts bremischer Bürgermeister und Ratsherren und geräumige Säle. Großer Saal und Kaisersaal. Zurzeit ist das Haus der Sitz der Gewerbekammer von Bremen. Die Stephanikirche, eine in Kreuzform gehaltene romanische Pfeilerbasilika aus dem 12. Jahrhundert am nordwestlichen Ende der Altstadt, ist neuerdings renoviert worden und birgt ein schönes Marmorrelief von Steinhäuser, die Grablegung Christi. In der Langen Straße kann man noch eine Reihe interessanter Giebelhäuser beobachten, so das alte Kornhaus, das Stischersche Haus, das Essighaus und so fort. Ende von Abschnitt 28. Gelesen von Klaus Missfeld.